Dialog 3. Wir suchen dringend einen Arzt. Ach, und das im Urlaub. Ich gebe Ihnen die Adresse von Dr. Weber. Er spricht Deutsch. Besten Dank.